bereits, wenn der Tag beginnt, seh ich dich vor mir. Morgens, wenn die Nacht verrinnt, ist mein Herz bei dir. Und durch meine Träume gehst du wie eine Fee. Ich kann es kaum erwarten, bis ich dich wieder seh. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so leer, so leer. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so schwer. Ich sehe die Sonne nicht am Firmament, und das versteht nur der, der die Liebe kennt. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so leer, so leer. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so schwer. So lang bist du fort von mir, ich kann's kaum verstehen. Denn die lange Wartezeit, sie will nicht vergehen. Und durch meine Träume gehst du wie eine Fee. Ich kann es kaum erwarten, bis ich dich wieder seh. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so leer, so leer. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so schwer. Komm zurück, Manuela. Ohne dich ist mein Leben so leer. Ohne dich ist mein Leben so schwer.